Deutschlandfunk, Rock etc. Popmusik ist etwas für Jugendliche, von heranwachsenden Musikern für ein ebensolches Publikum produziert. Diese Meinung ist so falsch, wie sie alt ist. Wie könnte sonst ein gestandener Musiker mit 75 Jahren mit Kollegen zusammenarbeiten, die seine Söhne oder Enkel sein könnten? James Last, seit Jahrzehnten überaus erfolgreicher Leiter einer Big Band, hat keinerlei Problem mit dem Alter oder unterschiedlichen Generationen. Er hat eine Platte gemacht, für die er mit amerikanischen Rappern und deutschen Koryphäen wie Herbert Grönemeyer oder Nina Hagen das Studio geteilt hat. Und er spielt diese neue Form von James Last Musik sogar während der Tournee in seinen Konzerten. Thomas Elbern hat den Bandleader nach Details gefragt. How I feel, everything reminds me of you. I can't say much, no, I can't speak. Everything reminds me of you. I feel useless, I feel weak. Everything reminds me of you. I'd have no problem turning the other cheek. Everything reminds me of you. I can't forget you hurting me so. Everything reminds me of you. The day you said you have to go, everything I hear say or do, you've crossed my heart, now I hope to die, 'cause everything reminds me of you. With this love once I was flying high, but how should I fly without you? Listen to this broken man, explain what he can't understand. I'm hurting. Living in a broken home, no cats, no dogs, just all alone. I'm hurting. How can I survive this loss? Everything reminds me of you. I can't eat, I'm thinner than Kate Moss. Everything reminds me of you. I'm fired, says the message by my boss. Everything reminds me of you. I can clean my teeth, but I've stopped to floss, 'cause everything reminds me of you. I can't forget you hurt me so. Everything reminds me of you. The day you said you have to go, everything I hear. I'm hurting. James Last hat mit seiner aktuellen CD They Call Me Hansi einen beachtlichen Imagewechsel hingelegt. James hieß eigentlich immer schon Hansi und da er das James schon lange leid ist, dürfen ihn jetzt alle so nennen. Starfotograf Anton Corbijn zeigt auf dem Plattencover den ungeschminkten und 75-jährigen Last, der jetzt eher an Johnny Cash als an den Partykönig im weißen Anzug aus den 70ern erinnert. Zu diesem Imagewechsel haben auch Rapper und andere deutsche Stars aus der Musikszene wie Herbert Grönemeyer oder Jan Delay beigetragen, die alle gerne ihre Kreativität am neuen Last-Album freien Lauf ließen. Eine beachtliche Crew von Musikern und darstellenden Künstlern macht den neuen Hansi erst möglich, wie uns James Last verrät. Das war natürlich eine Freude, mit denen zusammen zu sein. Dann eben Pavarotti auch dabei und Tom Jones hat auch noch ja dazu gesagt. Das fand ich schon prima. Dann kam eben der Fotograf an, der eben auch ein ganz toller Mann ist. Und der hat mich nicht angemalt, sondern hat mich einfach fotografiert. Keine Falten zugeklebt, nichts. Das haben die anderen alle gemacht. Ich fand es ganz gut, der hat mich richtig erkannt. Und wenn es eine Imageänderung gegeben hat, hat der da groß dazu beigetragen, muss ich sagen. James Last Platten hört man in über 150 Ländern der Welt. Die damit einhergehenden Verkäufe bescherten dem Big Band Leader bislang über 200 goldene sowie 17 Platin-Schallplatten. In Deutschland kennen über 90% seinen Namen. Kein anderer deutscher Künstler ist international so erfolgreich. Dennoch ist das Erfolgsrezept des musikalischen Allround-Talentes ziemlich simpel. Ich sage immer, ich mache einfach nur Musik und wenn mir etwas gefällt, versuche ich das zu machen. Und meistens gelingt es, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Bühne, wenn wir ein Konzert geben, da spiele ich nur Titel, die mir selbst gefallen. Wenn ich mich belügen würde, das Publikum auch belügen würde, dadurch dann. Nur um was zu präsentieren, was mir nicht gefällt, was nicht mein Geschmack ist. Und die ganzen Musiker spielen alle die Rolle mit. Das sind tolle Musiker im Orchester. Sein. Trompeten alleine ist schon eine allererste Wahl. Auf seinem aktuellen Album They Call Me Hansi findet sich eine Neuaufnahme von Der einsame Hirte, ein erfolgreicher Instrumental von Last aus den 70er Jahren. In der neuen Version zeigt sich die gewagte Verbindung zwischen dem James Last der Instrumentalmusik und dem Hip-Hop des neuen Jahrtausends. Der amerikanische Rapper RZA stammelt in dem Text über die blutrünstige Chefin der japanischen Mafia, die ihren Feinden blitzschnell die Köpfe absäbelt, während die opulenten Klänge von James Last für eine Art heile Welt-Flair sorgen. Diese Kombination gibt es in dem Quentin Tarantino-Film Kill Bill zu hören. Wie kam Regisseur Tarantino, der ja für seine schrägen und oft brutalen Filme bekannt ist, gerade auf James Last? Erklärungsversuche von Last. Das kann ich auch nicht beantworten. Ich meine, man spricht zu wenig mit den Leuten ja darüber. Nicht? Man bekommt da eine Demo geschickt und dann sagt man ja oder nein. Und weiß es, wie überrascht, wer denn solche Demos schickt überhaupt. Ich fand es eigentlich toll, dass Tarantino, der hat schon gesagt, er hat Jahre darauf gewartet, um diese Musik zu verwenden. Also die hatte früher wahrscheinlich in Australien mal gehört, weil sie da ein großer Hit war. Der einsame Hirte mit Rap-Einlagen, auch für Last selbst war es eine neue Erfahrung. Ebenfalls die Änderungen von seinem Produzent Alex Silva, der durch seine Zusammenarbeit mit Grönemeyer bekannt geworden ist. Als er die neue Version auf seiner großen Deutschland-Tour präsentierte, sorgte das natürlich für großes Erstaunen beim Publikum, wie er mir während der Tour im Interview verriet. Das merke ich eigentlich jeden Abend. Die hören sogar zu, die Leute. Also die Leute verstehen nicht so den Text, so hart der er ist. Denk. Aber auch für mich war das zu Anfang. Da habe ich erstmal geschockt darüber. Und dann hat auch noch der Alex, hat den auch dann rumgeschnitten noch und hat gesagt, hier, das muss man ändern, das muss man ändern. Und er sagte, die Welt ist heute schnelllebiger geworden. Und er hat da auch eben lange Phrasen, früher hat man so schön mit langen Bogen mit Melodien gemacht, die hat er dann ein bisschen so anders gestückelt. Und es ist, ich kann nicht sagen, dass der Titel aggressiv geworden ist, aber er klingt anders. Ist anders geworden. Yo, I wanna dedicate this song to Oren Ishii. We gon' break it like this down, yo. 1-2, it's called the Ode to Oren Ishii. Hey yo, this is an ode to Oren Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American. And oh, what a species, a feminine perfection. She had the sinister cat eyes with the freckles on her complexion. She was a Yakuza, but she's wicked like Medusa. And she had crazy 88 killers that'll slice right through ya. Quick to chop your head off, then wipe the blood off. Her long range sniper shot, she bust, never let her dud off. You got a minute to pray and a second to die. You see the devil reflecting the side of her eye. But since she was a little girl, she never would cry. She seen so much pain and tragedy, I'll explain to you why. She grew up on this military base where she had to face her mother and her father being sadly erased. The blood drop from the teardrops on her face, you seen the smear spots. She silently watched as the shogun sliced through her dear pops, through his thick skull. Now she's vicious like a pit bull. And when it comes to hatred and revenge, oh man, she got a shit full. Oren Ishii, half Chinese, half Japanese, half American, or with a species. Cotton mouth. Revenge is a thesis. She been busting off kneecaps since the age of 11. But fuck her, the enemy to death. That was her favorite weapon. In the death you paid in hell, can't be paid in heaven. You better get on your knees and start praying to the reverend. Bon appetit, boy, revenge is so sweet. Especially on a cold dish. She has no wish but to cut your day short like the winter solstice. And a chance to receive mercy from her was hopeless. Oren Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American. Mwah. And oh, what a species. Nach Mitstreitern aus der aktuellen deutschen Musikszene, die auf seinem neuen Album mitwirken, brauchte Last nicht lange zu suchen. Grönemeyer, Jan Delay von den Beginnern, Nina Hagen und natürlich Xavier Naidoo waren sofort zur Stelle. Xavier Naidoo, ja, der war sofort dabei. Ein dufter Kerl, wirklich. Hat richtig Spaß gemacht. Nina war erst ein bisschen wackelig, aber dann nachher hat den Till richtig erkannt. Dann war es auch okay. Jan Delay hat ja alles nachher selbst dazu gespielt. Ne? Und da habe ich dann das fertige Band nachher gehört. Da habe ich gesagt, oh Mann. Alle Achtung. Das war übrigens derselbe Titel, den auch Puff Daddy ausgesucht hatte. Puff Daddy ist nur ein Name aus der internationalen Musikszene, die die Musik von James Last als Samplefutter wiederentdecken. Kein Wunder, denn gerade die langen Passagen in den Last-Instrumentaltiteln bieten sich dank aktueller Studiotechnik an, in anderen musikalischen Zusammenhängen wiederverwertet zu werden. Und gerade die Instrumentals von Last waren lange als die Klänge der älteren Generation verpönt, die ihre schönsten Jahre in den 70ern hatten. Doch Hip-Hop-DJs auf der Suche nach Samples und Sounds wurden auf Flohmärkten fündig. Dort gibt es stapelweise James Last LPs für wenig Geld zu kaufen und so entstand in kleinen Hip-Hop-Studios zwischen Beats und Scratches eine kleine Renaissance des Big-Band-Sounds. Wie ist es für Last, wenn eine neue Generation mit Samples des Altmeisters herumspielt? Das ist für mich auch kein Problem. Junge Leute, die muss man verstehen. Die brauchen irgendwas und dann versuchen sie zu sagen, die Bassdrum muss wirklich irgendwie da und da. Dann holen sie eine Note runter und hängen sich alle ineinander und dann haben sie eben tolle Bassdrum oder was drauf. Weiß nicht, wie ich das so meine. Aber ich habe da gar nichts dagegen, überhaupt nicht. Ich frage Kinder zu fragen. Und so kam beispielsweise die Hamburger Formation Fettes Brot auf die Idee, mit dem Meister selbst zu produzieren, als sich seiner Samples zu bedienen. Das waren nur die Vorboten neuer Namen und Stars, die beim Meister anklopften. Dabei hielt sich das hartnäckige Gerücht, dass Sohn Ron Last sein Vater für diese neue Generation öffnete. Weit gefehlt, wie uns Ron erzählt. Der Kerl braucht keine Hilfe. Also er ist phänomenal in der Richtung, da gibt es gar nichts. Er weigert sich ganz einfach, irgendwie stehen zu bleiben. Er ist ein Mensch, der nur nach vorne guckt, der auch jetzt, wo er 75 ist, an seinen 80. denkt. Ron Last hat vor kurzem eine James Last Remix-CD veröffentlicht und gilt als die rechte Hand des Bandleaders. Der Schlagzeuger und versierte Studiotüftler arbeitet mittlerweile mit Größen wie Celine Dion oder Whitney Houston und ist so etwas wie der stille Macher im Hintergrund des Last'schen Imperiums. Seine musikalische Prägung bekam er in den frühen 70ern verpasst. Ich bin groß geworden in einem Haus, wo man jede Platte, die neu in die Top 100 von der Billboard Magazin in Amerika gekommen ist, die ist bei uns jede Woche mit der Post gekommen. Das heißt, man hört von morgens bis abends amerikanische Musik. Damals war ja noch Nonstop Dancing eine sehr angesagte Sache für Hansi. Da war es ganz einfach so, dass wir unglaublich viel darüber diskutiert haben, was wird der nächste Hit. Also selbst als ich irgendwie 11, 12 war, haben wir darüber geredet. Weil er natürlich mit diesen Nonstop Dancing Platten, die er zweimal im Jahr rausgebracht hatte, eben auch von der Musik her sehr aktuell sein wollte. Von daher haben wir hauptsächlich diese Platten gehört und damals gab es in Deutschland natürlich außer Radio Caroline, die irgendwo vor der Nordseeküste lagen, nicht super sonderlich viel Internationales zu hören im Radio. Thank you. James Last hat es immer geschafft, mit seiner Musik aktuell zu bleiben. Dabei ist er weniger dem Trend hinterhergelaufen, sondern er hat eher einen eigenen geschaffen. Woher stammt diese Veranlagung zum Trendsetting? James Last versucht anhand seiner Laufbahn zu erklären. Die war einfach da. Also ich habe damals das gehört, was mir gefallen hat, was mir gefiel. Und ich war damals beim Radio angestellt, aber im NDR, als die Beatles anfingen, das war ja auch 64, 65, und da hatte ich die Chance, was zu machen, und da habe ich sofort die Beatles-Songs gemacht. Das haben die älteren Leute gar nicht erst geschnallt, dass das die Beatles-Songs waren von ihren Kindern, mit denen sie auch mal Krach hatten. Die Kinder hatten ja lange Haare und es war damals verpönt und war überhaupt nicht, gar nicht lange gedacht. Und mal haben die Jungen auch gemerkt, oh, die alten spufen ja auf unsere Melodien rum. Ne? So, also waren wir eigentlich immer ein bisschen vorne gewesen. Und ich habe mich auch dagegen gewehrt, dass zum Beispiel die Firma eben zu viel Polka-Platten macht. Und obwohl ich drauf gestanden habe selbst. Das war meine Idee, die Polkas mal alles anders zu machen. Danach hat sich eigentlich in Deutschland auch die ganze Polka-Szene geändert. Denn die spielen heute auch alle anders als früher. Also da ist es auch halt weitergegangen. Auch bei der Volksmusik ist es weitergegangen. Und da hat man mich dann manchmal versucht reinzupressen und hat gesagt, nee, mach mich nicht zum Hein oder Instrumentalmusik. Eine Aufnahme, die mitten in der Kölner Arena während der ausverkauften James Last Tour im November letzten Jahres entstand. Sie zeigt die Begeisterung und die ausgelassene Stimmung eines Publikums zwischen 12 und 82. Kein Wunder, denn Last ist eines der noch letzten lebenden Originale des Big Band Sounds. Während heute der Klang eines ganzen Orchesters eher digital nachempfunden wird, präsentiert Last die originale gespielte Version. Gerade auf seinen Live-Konzerten kann er jung und alt mit seiner illustren Schar an Musikern begeistern. Hochklassige Posaunisten, Streicher, Sänger, Schlagzeuger, Perkussionisten, Gitarristen, sie alle haben während einer Live-Show ihren Solo-Einsatz und hören auf das Kommando ihres Dirigenten. Das bedeutet aber auch, Psychologe und Trainer zu sein, um aus seinen gut ausgebildeten Solisten alles herauszuholen. Wie ist es, Abend für Abend eine solche Gruppe zu dirigieren? Das ist natürlich ein tolles Gefühl, nicht? Weil es das Leben ja interessant macht. Wir leben da mit 38 Leuten zusammen, die auf der Bühne sind, wohnen immer im gleichen Hotel und immer hat man ein Verhältnis zu irgendeinem. Und es ändert sich jeden Tag. Es ist nicht jeder jeden Tag gleich aufgelegt. Ich auch nicht. Kein Mensch ist es eigentlich. Und man kann sofort sehen, wenn man rausgeht ins Konzert, ah, heute guckt man den ein bisschen mehr an und da guckt man dahin. Und so, weil der eine ist dann empfindlich und der andere dreht bald über. Und so, und das ist unheimlich interessant. Und diese Musiker sind wirklich alle auf der Bühne und die geben alles, wirklich alles. Und das ist toll, das ist ein Riesengefühl. Ja, skid up. Young Delay. Hamburg. Aya, flat butter. We gon' rap it. Aya, aya. Alle suchen nach dem Glück, weniger finden es. Da es selten irgendwelche Spuren hinterlässt. Keine Fingerabdrücke und keine Fußstapfen. Und kein Profiler erstellte jemals ein Gutachten. Aber von unten in Passau bis hoch nach Friesenhagen gibt es Leute, die behaupten, es gesehen zu haben. Und sie fahnden wie bei XY-Aktenzeichen. Denn niemand hat Bock auf ein Leben auf der Schattenseite. Doch wenn du's findest, halt es fest. Pass gut drauf auf und kost es aus und dann teile den Rest. Ja, wenn du's hast, dann lass nicht los. Bitte, bitte, vergess den Weg nicht. Zeig ihr den anderen, dann hält ihr sie wie Spur. Oh, ewig. Ja, weil bei der Suche gibt es einige, die helfen gerne. So ein paar putzige, sympathische Weltkonzerne. Sie meinen, sie haben für jeden Einzelnen den heißen Tipp. Sie bringen jeden auf dem schnellsten Weg zu seinem Glück. Wow. Also höret all ihr Menschen ohne Fantasie. Sie nehmen euch Arbeit ab und bringen euch schneller ran ans Ziel. Wow. Ihr bezahlt einfach einen geringen Finderlohn und bekommt dafür Rollerblades oder einen Klingelton. Doch wenn du's wirklich findest, halt es fest. Pass gut drauf auf und kost es aus und dann teile den Rest. Ja, wenn du's hast, dann lass nicht los. Lass nicht los, lass nicht los. Bitte, bitte, vergess ihn nicht. Zeig ihn den anderen, dann hält es ewig. Oh ja. Das Glück ist so wie Rom, es führen viele Wege hin. Und manche wandern lange bei Regen und Gegenwind. Für andere ist es wie ein Spaziergang an einem Badestrand. Wiederum andere gehen immer nur der Nase lang. Aber Umwege sind gut, da lernt man viel dazu. Kann ja nicht jeder sofort alles finden wie Yahoo. Also scheiß mal auf die dubiosen Ratgeber. Versuch das Beste draus zu machen wie ein Grabredner. Doch wenn du's findest, halt es fest. Pass gut drauf auf und kost es aus und dann teile den Rest. Ja, wenn du's hast, dann lass nicht los. Lass nicht los. Und bitte, bitte, vergess ihn nicht. Zeig ihn den anderen, dann hält es ewig. Oh ja, dann hält es ewig. Und lange geht nicht. Oh ja. James Last lebt mittlerweile in Florida und denkt nicht daran aufzuhören, obwohl er finanziell schon lange ausgesorgt hat. Stattdessen dirigiert er mal die Big Band der Stefan Raab Show und komponiert und arrangiert viele Stunden am Tag, geht auf ausgedehnte Tournee und produziert ständig neue Musik. Kommt der mittlerweile 75-Jährige schon mal an seine Leistungsgrenzen? Bevor zum Beispiel zu Stefan Raab ging, da die Sendung gemacht haben, da habe ich morgens um 10:30 geschrieben und dann gleich nach Köln und dann gleich Sendung gemacht. Und da ist natürlich hier, die Pumpe läuft und das Händchen und so. Aber wenn das Programm dann steht, war nicht ein Fehler dabei. Bei den ganzen 40 Titeln, die wir am Abend auf der Bühne spielen, dann sagt man sich, oh, das hat sich gelohnt. Ne? James Last ist ein Perfektionist, dem die aktuelle Technik im Tonstudio nur entgegenkommt. Die Zeit hat sich verändert. In allen Berufen, in der ganzen Welt hat sich das alles verändert. Ich schreibe jetzt auch, früher habe ich auf dem Bleistift geschrieben. Seit 10, 12 Jahren mache ich auch alles am Computer. Man hört dann eben zu Hause schon mal genau, was ich machen möchte. Es gibt ja viele gute Soundgeräte. Und das Timing stimmt dann eben noch besser, als es früher gestimmt hat. Denn wenn man in Amerika ein bisschen was arrangiert hatte, eine Klangvorstellung dafür gehabt und kam nach Hamburg, bin mit dem Taxifahrer nach Hause gefahren, da war sofort Hektik drin, da war das Tempo schon fast weg. Wenn man ins Studio kam, waren die Musiker da, okay, dann wurde es zum Teil wieder relaxed, aber eben jetzt weiß ich genau, was ich mache. Das macht mich viel selbstsicherer. Salt water rivers run through my veins. High above the sky grows heavy, and below the sea is great. Lord, always living up in a gale. Lord, always living down, sail away. The sun always wins. I sailed on my loss. I've sailed over grief. We will always be lovers, and we'll always be, always live again. Der Wind auch nach Norden kommt als Sturm übers Meer. Dein Herz lässt sich nicht borgen, meins ist fest dir. Hat deine Seele sich versiegelt in konfuses Revier? Kann sich hart an mich klammern, komm zur Ruhe. Alle mal zu mir. Ich der Traum deiner Vogel, du meine Frage, mein Vertrauen, mein Riff, meine Boje, dein Anker, dein Signal, gibt es weit. Immer wieder und immer wieder und nochmal. Höhepunkte, die gab es innerhalb der Karriere von James Last genug. Kein Künstler außer Last hat beispielsweise die Royal Albert Hall in London über 60 Mal ausverkauft. Egal wo Last mit seinem Orchester auftaucht, scheinen ihm volle Hallen sicher zu sein. Von außen betrachtet sieht seine Karriere wie ein einziges Highlight aus. Das könnte man eigentlich so sagen, ja, aber wie gesagt, es war einmal die Albert Hall und dann ein anderer war in die Eröffnung der Oper in Sydney. Da war das erste Orchester, was er gespielt hat. Das ist natürlich auch ein Ding, sowas. Ne? Das vergisst man auch nie. Aber dann die Konzerte, jetzt die Tournee, die ist, kann man nicht vergessen, sowas ist toll. Die Leute, die am Ende, die toben mich alle verrückt. Und doch trifft die musikalische Reiselust des Big Band-Leaders nicht immer auf Gegenliebe bei seinen langjährigen Mitspielern. Und so kam es im Vorfeld zu der China-Tour 2002 zu Differenzen im Orchester. Ja, da ist auch was passiert, was an sich die Voreingenommenheit der Menschen deutlich macht. Da waren einige Musiker dabei, die nicht mit wollten nach China. Die haben Angst vor China. Ich weiß nicht warum. Hotels, was ich alles wissen wollte. Ich dachte, das war doch bis jetzt euer Leben lang. Ich habe 30 Jahre bei mir gespielt. War doch immer alles organisiert, hat geklappt. Und dann sind sie nicht mitgegangen. Dann haben wir eben die Band dadurch jünger gemacht, jetzt auch. Und was wir da erlebt haben, das war so positiv, das war unglaublich. Wir wurden empfangen und also von Blumen überhäuft und besten Hotels und alles Mögliche. Das war toll. When the sea falls from the shore, as the light sinks low, will I see you anymore? As the rain falls from the sky, can I bring you back from a distant lullaby? Shine millions of stars and my spirit burning bright, spinning on into the sun, flying higher now my journey's begun. Man kann davon ausgehen, dass Lars noch lange nicht daran denkt, in Rente zu gehen. Selbst mit 75 denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Andere Komponisten, die früher Klassik gemacht haben oder so, oder auch Maler, die konnten auch nie aufhören. Die haben immer weitergemacht bis ans Ende. Wenn man Musik eben gelernt hat von der Pike auf, dann kann man nicht aufhören. Es geht immer weiter. Die Musikwelt ist so groß und so weit, dass also ein Leben reicht eigentlich dafür. Und gäbe es so etwas wie ein Fazit im Leben des James oder Hansi Lars, dann würde das so ausfallen. Ich habe ein glückliches Leben. Ich kann das aufschreiben, was ich möchte und was mir gefällt. Und Millionen von Leuten kaufen dann und auf die Schallplatten kommen wie Tausende in die Konzerte. Ich meine, das ist auch mit 75 Jahren, kann man sagen, Mann, hast du ein Leben gehabt? Oder hast du noch? Hoffentlich ein bisschen länger. Ne? Aber ich meine, ich bin mit meinem Leben total im Reinen, auch total im Klaren. Das geht, glaube ich, vielen Menschen ab eigentlich. Ne? Also wenn er sagt zu mir, sagen wir, du musst morgen noch kommen nach oben, dann gehe ich. Weil mein Leben war voll gefüllt mit tollen Sachen. Ich konnte immer machen, was ich wollte. Und das war eben auch ein Riesenerfolg. Und der Erfolg ist auch das, was einen ja befriedigt. Und das komme ich wieder darauf zurück, wenn man das Publikum betrügen würde, ich sag mal, dann wäre ich unglücklich. Dann kann ich auch nicht so weggehen. Aber so kann ich weggehen. Bei mir braucht keiner traurig sein. Singt, macht sonst was. Ein tolles Leben habe. Sentimentality of romance to find the sacred place where eternal love develops like a synaptic dance. Love between two spirits creates more connection. Das war Rock etc. mit einer Sendung über James Last und seine Aktivitäten in den Bereichen Pop, Rock und Rap von Thomas Elbern.